Erster Jakob reiste mit seiner ganzen Familie. Er kam nach Beerseba. Dort opferte er Gott, dem Gott seines Vaters Isaak. Zweiter in der Nacht sprach Gott zu Jakob in einem Traum. Gott sagte, Jakob, Jakob. Jakob antwortete, ich höre. Dritter Gott sagte, ich bin der Gott deines Vaters. Geh nach Ägypten. Hab keine Angst. Dort mache ich dich zu einem großen Volk. Vierter, ich gehe mit dir nach Ägypten. Ich bringe dich auch wieder zurück. Dein Sohn Josef wird bei dir sein, wenn du stirbst. Fünfter, Jakob reiste von Beerseba ab. Seine Söhne setzten Jakob, ihre Kinder und Frauen auf die Wagen. Der Pharao hatte die Wagen geschickt. Sechster, sie nahmen ihre Tiere und alles, was sie in Kanaan hatten. Sie gingen nach Ägypten. Jakob und seine ganze Familie gingen mit. Siebter, seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen. Er brachte seine ganze Familie mit nach Ägypten. Achter, das sind die Namen von Jakobs Familie, die nach Ägypten kam. Jakobs erster Sohn war Ruben. Neunter, Rubens Söhne waren Hanoch, Palu, Hezron und Karmi. Zehnter, Simeons Söhne waren Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Sol. Sauls Mutter war eine Kanaaniterin. Elfter, Levis Söhne waren Gerson, Kahat und Merari. Zwölfter, Judas Söhne waren Ger, Onan, Sela, Peres und Sera. Ger und Onan starben in Kanaan. Peres hatte die Söhne Hezron und Hamul. 13. Issachars Söhne waren Tola, Puffer, Job und Simron. 14. Sebulons Söhne waren Seret, Ilon und Jalel. 15. Das sind Elias Kinder, die sie Jakob in Mesopotamien gebar. Mit Tochter Dina waren es 33 Söhne und Töchter. 16. Gads Söhne waren Zaphon, Hagi, Suni, Ezbon, Eri, Arodi und Areli. 17. Assas Söhne waren Jimna, Yiswa, Jiswi, Bria. Ihre Schwester war Sera. Brias Söhne waren Heber und Malkiel. 18. Das sind Silpas Kinder. Laban gab Silpa seiner Tochter Lea. Silpa gebar Jakob 16 Kinder. 19. Rahel war Jakobs Frau. Ihre Söhne waren Josef und Benjamin. 20. Josef bekam Söhne in Ägypten. Asnat, die Tochter des Priesters Potiphera, gebar sie ihm. Ihre Namen waren Manasse und Ephraim. 21. Benjamins Söhne waren Bela, Becher, Aspel, Gera, Naaman, Ehi, Rus, Muppim, Huppim und Ardi. 22. Das sind Rahels Kinder, die sie Jakob gebar. Es waren zusammen 14 Personen. 23. Dans Sohn war Husim. 24. Naphtalis Söhne waren Jazeel, Guni, Jeser und Silem. 25. Das sind Bilhas Kinder. Laban gab Bilha seiner Tochter Rahel. Bilha gebar Jakob 7 Kinder. 26. Jakobs Familie, die nach Ägypten zog, war 66 Personen groß. Die Frauen der Söhne sind hier nicht dabei. 27. Josef hatte 2 Söhne in Ägypten. Jakobs ganze Familie, die nach Ägypten kam, war 70 Personen groß. 28. Jakob schickte Juda zu Josef. Juda sollte Josef sagen, dass sie nach Gosen kommen. Sie kamen dann in das Land Gosen. 29. Josef machte seinen Wagen bereit. Er fuhr nach Gosen, um seinen Vater Jakob zu treffen. Als sie sich sahen, umarmte Josef seinen Vater und weinte lange. 30. Jakob sagte zu Josef, jetzt kann ich glücklich sterben. Ich habe dich wiedergesehen. Du lebst noch. 31. Josef sagte zu seinen Brüdern und seiner Familie, ich gehe zum Pharao. Ich sage ihm, meine Brüder und meine Familie aus Kanaan sind hier. 32. Sie sind Hirten. Sie kümmern sich um Tiere. Sie haben ihre Schafe, Rinder und alles, was sie haben, mitgebracht. 33. Wenn der Pharao euch ruft und fragt, was macht ihr beruflich? 34. Dann antwortet, wir sind Hirten, schon immer, wie unsere Väter. Dann könnt ihr in Gosen bleiben. Ägypter mögen keine Hirten.